Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe mir heute wieder einen Gast ins virtuelle Studio eingeladen, weil heute geht es mal wieder um GovTech und da gibt es so viele Experten draußen und hiermit begrüße ich Manuel. Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht stellst du dich kurz vor, Manuel. Ja, gerne. Nur ich würde davor noch ein Lob einschieben für die Einspielmusik. Die finde ich super. Wo auch immer du die her hast, Daumen hoch dafür. Die ist echt gut. Die habe ich machen lassen, extra für den Podcast. Ach wirklich? Wo kann man sowas machen lassen? Bei Fiverr. Okay, da muss ich mir merken. Also finde ich echt gut. Aber gut, zu deiner eigentlichen Frage. Wer bin ich, was mache ich? Also Manuel Kilian mein Name, wohnhaft in Berlin und Gründer und Geschäftsführer von GovMind. Wir sind ein junges Startup, beschäftigen uns mit dem Thema GovTech. Letztes Jahr gegründet, mittlerweile zwei strategische Partner, Investoren und wachsen nicht so ganz schnell, aber ich würde sagen nachhaltig. Und genau, blicken aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema GovTech und haben uns das zur Mission gesetzt, dass wir GovTech, also die digitalen Lösungen für die öffentliche Verwaltung, die von Startups vorangebracht werden, dass wir diesen Themenbereich entschlüsseln und für die öffentliche Verwaltung nutzbar machen. Genau, ich wollte gerade nochmal einsteigen und fragen, was GovMind überhaupt ist, weil der Claim, wir entschlüsseln GovTech für die öffentliche Verwaltung, klingt ja schon mal ziemlich cool. Was macht ihr konkret? Also wir haben uns seit der Gründung, also seit Sommer letzten Jahres, in den ersten 10 Monaten, 11 Monaten sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Erstmal, was ist GovTech? Was sind GovTech-Startups? Wo findet man die? Und wie kann man sie systematisch einer gewissen Logik zuordnen, nach Technologien, nach Anwendungsfeldern? Und haben daraus eine sehr gut kuratierte Datenbank gebaut mit mittlerweile über 1300 GovTech-Lösungen mit Startups, also aus dem GovTech-Bereich, und nutzen das sozusagen jetzt als Wissenskern, um daraus Wissensprodukte zu bauen, die wir dann der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung stellen oder anderen Akteuren, die nahe der öffentlichen Verwaltung arbeiten. Das heißt, am Ende des Tages haben wir für uns einmal intern so eine Art Beratungsprojekt durchgeführt mit dem Ziel, das komplette GovTech-Universum in Europa zu entschlüsseln, zu verzeichnen, eine Logik reinzubringen. Das war sozusagen dann als internes Projekt bei uns aufgesetzt und jetzt verkaufen wir Zugang zu diesem internen Projekt oder zu den Projektergebnissen und müssen damit nicht mehr ein einzeln manuell angefertigtes Projekt verkaufen, sondern können die Projektergebnisse verproduktorisieren, wie man so schön sagt, und verkaufen das sozusagen oder stellen das zur Verfügung allen denen, die es brauchen, mit der Idee dahinter, dass wir das zu einem ganz, ganz geringerem Honorar machen können, als wenn ein Akteur alleine diese Entschlüsselung des GovTech-Universums bei uns in Auftrag gegeben hätte. Okay, ihr greift dann quasi auf eure Datenbank zu und habt dann quasi die Ergebnisse gleich da. Genau, richtig. Oder wir erlauben auch Zugriff auf unsere Datenbanken und gucken jetzt im nächsten Schritt, was weitere skalierbare Produkte wären, mit denen wir dann noch tiefer sozusagen in die Wissensvermittlung mit reingehen können. Aber immer mit dem Ziel, dass wir das nicht für einen einzelnen Akteur aufbereiten, sondern immer möglichst viele Interessen von Akteuren in der öffentlichen Verwaltung bündeln und dann für diese Interessen ein Wissensprodukt zur Verfügung stellen, damit sich die Kosten sozusagen alle untereinander teilen können und wir in der Summe ein Produkt haben, was sehr, sehr viel günstiger ist als ein reguläres Beratungsprojekt. Okay, und so ein Produkt wäre, such mir bitte ein GovTech-Unternehmen, was Verfahren XY für mich baut. Genau, also das wäre dann schon eigentlich eine manuelle Anfrage. Ich gebe dir mal ein Beispiel für ein Produkt, wie wir es jetzt gerade vertreiben. Das sind Startup-Maps. Das heißt, du würdest mir sagen, ich hätte gerne einen Überblick über Startups im Bereich XY, zum Beispiel Digitalisierung der Bauverwaltung oder KI-Lösung für das automatische Auslesen von Bürger-E-Mails. Und dann gucken wir einmal bei uns in den Datenbanken und suchen dir die passende Schnittmenge raus, die genau auf deine Frage passt. Okay. Und dann ist das sozusagen aus der Datengrundlage, die wir haben, erstellt. Und während wir das tun, füttern wir die Daten auch immer noch mal weiter verbessern die Datengrundlage. Und unser zweites großes Produkt, das wir eigentlich auch mehr im Einsatz haben, ist der Government-Datendienst. Und der würde dir den kompletten Zugang zu unserer internen Datenbank geben, die du dann nutzen kannst, indem du verschiedene Filter setzt über zum Beispiel Anwendungsfelder, über Technologien, über regionale Verteilung, über zeitliche Gründungsverteilung. Das heißt, wenn dich jetzt interessiert, was gibt es denn für Messenger-Dienste, für Nachrichtendienste, für den Einsatz, für die interne Kommunikation in der Verwaltung, dann könntest du dir das zurechtschneiden über das Anwendungsfeld, verbunden mit einer Technologie, wenn es zum Beispiel App-basiert sein soll, das kann man einstellen bei uns. Wenn es besonders sicher sein muss, das kann man auch nochmal einen Filter setzen und kriegst dann innerhalb von, ich würde sagen, 20 bis 30 Sekunden aus den 1300 Startups herausgefiltert, genau die Lösung oder die Lösungen, wenn es da mehrere gibt, die für dich interessant sind. Okay, jetzt hast du immer wieder Startups wiederholt. Also euer Fokus liegt ganz klar auf Startups oder, weil das GovTech-Umfeld ist ja um einiges größer als die Startups. Ja, völlig richtig. Die Meinung teile ich auch. Wir mussten an einer Stelle anfangen und wir haben an dieser Stelle Startups angefangen, wobei Startups für uns eher ein Platzhalter sind für externe Innovationen, die neu entstehen. Und die mit einem gewissen Anspruch entstehen, Sachen neu, effizienter, effektiver, bürgernäher umzusetzen. Das heißt, es geht uns gar nicht so sehr um die Begrifflichkeit Startup, sondern es geht uns eher darum zu zeigen, was gibt es für neue digitale Lösungen für die öffentliche Verwaltung, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, die in großem Maße entstehen. Und darauf fokussieren wir uns im ersten Schritt. Ich muss dazu sagen, dass wir jetzt angefangen haben, schon uns einem zweiten Bereich zu nähern. Und das sind nicht Kapitalgesellschaften, was Startups in der Regel sind, sondern dass wir uns auch Non-Profits anschauen, eingetragene Vereine in Deutschland zum Beispiel, die Open-Source-Ansätze verwalten, ja, oder wo Open-Source-Code liegt, der ja auch sehr, sehr viel einsetzbar ist in der öffentlichen Verwaltung. Und dann aber halt nicht in einem Startup, ergo einer Kapitalgesellschaft liegt, sondern meinetwegen in einem eingetragenen Verein oder sonst einer Non-Profit-Form in einem anderen europäischen Land. Das nehmen wir dann sukzessive mit dazu und wollen auch gucken, wie wir das jetzt noch erweitern können um andere Formen oder um andere Entitäten, die ebenfalls Innovationen vorantreiben für die öffentliche Verwaltung. Okay. Das sozusagen die große Erklärung, die kleine Erklärung ist, dass es einfach sehr, sehr viele Startups gibt. Wir haben uns über 14.000 angeschaut, die potenziell relevant sind für das Feld. Und man findet sie erstmal einigermaßen gut in verschiedenen Datenbanken, in verschiedenen öffentlichen Quellen. Und es gibt immer eine Reihe von Datenpunkten von Startups, die sie sehr vergleichbar machen. Also du kannst jetzt ins Handelsregister schauen und würdest dort zu GovMind finden, wann wir gegründet sind, wo wir gegründet sind. Und diese zwei Informationen, Hauptsitz und Gründungsjahr, das sind schon mal gute Datenpunkte am Anfang, von denen man dann ausgehen kann, um Dynamiken auszuzeigen, um regionalen Verteilungen aufzuzeigen. Und genau, diese zwei Datenpunkte gibt es eben für jedes Startup. Und das macht es am Anfang einmal einfach, damit zu beginnen. Bevor wir aber unser Thema einsteigen, was wir eigentlich für heute hatten, also wie steht es in Deutschland mit GovTech, würde ich dich bitten, dass du nochmal ganz kurz das Thema GovTech definierst. Ich habe auf eurer Seite eine ganz interessante Definition dazu gefunden. Ja, das ist auch eine gute Frage oder eine gute Bitte, denn es gab, als wir GovMind gegründet haben, nicht die eine gängige Definition von GovTech. Das heißt, wir mussten das Feld, das wir uns anschauen, erstmal definieren und sind bei folgender Definition gelandet, nämlich dass GovTech ein Sammelbegriff ist für alle digitale Lösungen, die Einsatz finden im Kontext von öffentlichen Verwaltungen, öffentlichen Einrichtungen oder öffentlichen Dienstleistungen. Das heißt, entscheidend für GovTech ist, dass die öffentliche Verwaltung eine Lösung einsetzt oder Abnehmer oder Anwender einer Lösung wird oder dass die Lösung zumindest im breiteren öffentlichen Raum Anwendung findet. Und all das ist für uns GovTech, das ist eine maximal breite Definition erstmal, sorgt aber dafür, dass eben auch nichts an den Seiten rausfällt und damit kann man gut arbeiten. Heißt auch, dass GovTech dann von der Definition her etwas breiter gefasst ist als E-Government zum Beispiel. Wird da aber zum Beispiel auch Apache mit in die GovTech-Welt ziehen, weil Apache wird quasi überall eingesetzt. Richtig, genau. Das ist auch ein guter Punkt. Wir sehen, dass es digitale Lösungen gibt, die in der Privatwirtschaft funktionieren, aber eben auch in der öffentlichen Verwaltung. Und sobald wir einen Use Case sehen in der Verwaltung, Beispiel Content Management Systeme, ja, braucht ein großes Unternehmen genauso wie ein großes Ministerium. Und sobald wir sehen, dass es Use Cases gibt, dass es Kundenreferenzen gibt einer digitalen Lösung in der Verwaltung, zählt das für uns dann auch als GovTech-Lösung. Okay, jetzt haben wir GovTech gut definiert, glaube ich. Ich komme später nochmal drauf, weil Wikipedia gibt dazu nicht viel her. Wie sieht jetzt nun der GovTech-Markt in Deutschland so aus? Wir haben interessanterweise auch kürzlich dazu eine Studie veröffentlicht, der GovTech-Standort Deutschland. Das haben wir veröffentlicht anlässlich des GovTech-Gipfels des Handelsblattes. Können wir vielleicht später auch noch mal kurz zu sprechen. Vielleicht die wichtigsten Aussagen, wie der GovTech-Markt in Deutschland aussieht. Es gibt in Deutschland 300 GovTech-Startups, die ihren Hauptsitz hier haben. Das sind mittlerweile noch mal mehr. Zum Zeitpunkt der Studie waren es 300. Wir sehen relativ starkes Wachstum. Wenn wir uns zum Beispiel den Zeitraum 2012 bis 2014 ansehen und dann den Zeitraum 2015 bis 2017, dann ist da ein Wachstum zu verzeichnen von über 300% an Gründung von GovTech-Startups. Berlin, München, Hamburg, die wichtigsten Standorte von GovTech-Startups. Das entspricht auch ansonsten der Verteilung von Startups in Deutschland. Also da sind jetzt keine großen Überraschung bei rausgekommen. Was ich spannend finde, ist, dass wenn wir uns die Anwendungsfälle von diesen GovTech-Startups, von diesen 300 anschauen, ist, dass eigentlich alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung abgedeckt werden von innovativen GovTech-Lösungen. Das heißt, von innere Verwaltung zu Interaktion mit Bürgern, zu Sicherheit und Ordnung, zu Kultur, Gesundheit, Bildung und dann in die Smart City-Bereiche rein, öffentliche Daseinsversorgung, Gestaltung der Umwelt zu Finanzleistungen. Über diese komplette Bandbreite finden wir GovTech-Lösungen in Deutschland. Okay, gibt es jetzt auch Startups, die so richtig dicke Fachverfahren anbieten? Ja, ich glaube, dass der Punkt mit den Fachverfahren ist, dass ich dort auch sehr stark die administrative, rechtliche Komplexität von Verwaltung verstehen muss. Und das ist was für Startups am Anfang meistens erstmal eher schwierig ist. Deswegen sehen wir in diesem Bereich der Fachverfahren, aber auch im Bereich des Online-Zugangsgesetzes, des OZG, vergleichsweise eher wenige Startups. Ne, weil ich da eine relativ klare Kundenvorgabe habe. Vielleicht auch das hilfreich ist für mich, wenn ich schon mit der Entwicklung der Fachverfahren mitgewachsen bin als Anbieter und das von 0 auf 100 schwierig ist, dort mit einer neuen digitalen Lösung reinzukommen. Denn, nochmal, ich muss eigentlich dieses Rahmenwerk, was dazugehört, rechtlich, juristisch, verwaltungstechnisch, das muss ich alles verstehen. Und das ist als Startup, wenn es mir erstmal um die digitale Lösung geht, meistens nicht so einfach. Deswegen sehen wir da vergleichsweise weniger Lösungen. Plus Beispiel Online-Zugangsgesetz, einfach als unternehmerische Entscheidung, wenn ich sage, ich will was anbieten, was nur für das OZG funktioniert, dann habe ich im Zweifelsfall einen Kunden, der Abnehmer sein wird. Nämlich die Landesregierung, die es umsetzt, oder ein IT-Dienstleister, der es umsetzt. Ein Markt mit nur einem Kunden, wo ich sozusagen entweder eine 100%ige Chance habe, um erfolgreich zu sein, oder dann im Gegenzug eine 0%ige Chance, weil wenn der eine Kunde es nicht kauft, dann habe ich keinen Markt mehr, ist für Startups immer mehr schwierig. Denn die Erfolgsaussichten in so einem Markt sind nicht allzu groß. Deswegen sehen wir in den Themenbereichen nicht übermäßig viele GovTech-Startups. Aber ist es nicht generell das Problem von dem GovTech-Markt, ganz speziell in Deutschland, dass sie entweder einen auf Bundesebene, 16 auf Landesebene oder 20.000 oder 22.000 auf kommunaler Ebene Kunden haben? Also der Markt ist ja quasi gedeckelt. Also es wird ja keine neue Kommune gegründet, nur weil ich ein cooles System habe. Naja, das ist richtig. Aber ein Markt mit 22.000 finde ich jetzt erstmal nicht ganz so schlecht. Ich glaube auch, dass man jetzt mal ein anderes Beispiel rausgezogen. Es gibt den sicheren Messenger von Element. Der wird vertrieben für die Bundeswehr. Der funktioniert auch in anderen Administrationen von Europa. Der funktioniert auch für private Organisationen. Also das, was wir zu Beginn gesagt haben, ne, dass GovTech-Lösungen auch anderswo einsatzfähig sind, heißt ja nicht immer, dass zwingend der Markt dann nur so groß ist wie die Anzahl an öffentlichen Akteuren, sondern dass ich gegebenenfalls auch das nur als Teilmarkt betrachte und in anderen Feldern mich dann noch ausbreiten kann. Das heißt, eigentlich ist GovTech eher so eine Art Zweitmarkt. Also ich glaube, es gibt Startups, für die es eine Art Zweitmarkt, das sehen wir ganz häufig, die sozusagen erstmal ein Produkt aufbauen und es an einen nicht öffentlichen Akteur verkaufen, sich dadurch einen Markt schaffen und dann in einem zweiten Schritt den Marktschritt wagen in Richtung zur öffentlichen Verwaltung und das dann sozusagen als Zweitmarkt betrachten. Es gibt im Gegenzug aber auch Startups, Beispiel Politea aus Berlin, kennst du auch, ja. Die Data Analytics für Kommunen anbieten. Die bieten ein Produkt an, was wirklich nur in der öffentlichen Verwaltung, in der kommunalen Verwaltung aktuell funktioniert und fokussieren sich damit komplett auf den öffentlichen Markt. Das heißt, es gibt eigentlich beides. Und wir sehen auch an beiden Enden starke Entwicklungen, starke Gründungsdynamiken. Ja, weil du gerade Politea erwähnst, ich merke gerade, das ist jetzt heute mein dritter Podcast zum Thema GovTech, weil mit Politea habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Stimmt, richtig, ja. Schau mal, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch deine Podcasts. Genau, das zieht sich durch und zeigt vielleicht auch die Relevanz von GovTech in dem ganzen Umfeld von Verwaltungsdigitalisierung. Okay. Ohne dass wir immer den Begriff in den Ohren haben. Genau. Weil Beispiel dein Podcast mit Politea ist es für uns absolut ein GovTech-Startup und auch was ganz vorne steht in Deutschland. Aber initial wären wir jetzt vielleicht gar nicht erstmal drauf gekommen, dass das zu GovTech zählt. Aber klar, es ist ein Startup, nach 2000 gegründet. Es bietet eine digitale Lösung an für die öffentliche Verwaltung. Und qua dieser Definition fällt es dann für uns unter den Begriff GovTech. Jetzt hatten wir ja eingangs den GovTech-Gipfel vom Handelsblatt erwähnt. Das zeigt ja so ein bisschen, dass in Deutschland hier irgendwas von Interesse ist und irgendwas passiert auf dem GovTech-Markt. Was geht denn da jetzt voran oder was passiert denn da gerade in Deutschland dazu? Also erstmal haben das die Veranstalter des GovTech-Gipfels geschafft, dass dort die Parteivorsitzenden von CDU, SPD, Grünen und FDP, glaube ich, auch. FDP auch, sprachen. Genau. Richtig. Was ja an und für sich schon mal ein starkes Stück ist, diese vier Persönlichkeiten an einem Tag auf eine virtuelle Bühne zu bringen. Das heißt, wir sehen schon stark ein politisches Interesse an dem Thema. Das ist ein Thema auf der politischen Agenda und es gibt Sensibilität dafür. Was ich jetzt erstmal nicht sagen will, dass es gut oder schlecht ist. Weil nur wenn es auf einer politischen Agenda steht, heißt es noch nicht, dass wir dadurch jetzt große Fortschritte bei der Digitalisierung von Staat und Verwaltung sehen, was ja immer Ziel sein sollte von der Anwendung von GovTech. Mhm. Das heißt, wo stehen wir jetzt? Ungefähr einen Monat nach dem GovTech-Gipfel. Es gab dieses Interesse von den Spitzen der Parteien. Es haben alle sich zu dem Thema bekannt. Es sind mittlerweile die Wahlprogramme draußen. Wir sind die einmal durchgegangen. Kann ich gleich auch gerne was dazu sagen, wie wir das bewerten. Aber am Ende des Tages wird GovTech in Deutschland jetzt nicht weitergebracht, wenn es noch 10-mal in politischen Reden erwähnt wird, sondern wenn es stärker in den Einsatz kommt in allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung und über alle Felder der Verwaltung hinweg. Und das ist im Zweifelsfall keine politische Entscheidung. Das ist auch keine Entscheidung für den Inhalt eines Wahlprogrammes, sondern das ist am Ende des Tages immer wieder eine Entscheidung der öffentlichen Ausschreibung und der Beschaffung, die so gestaltet werden können, dass es dort GovTech-Lösungen in der Zukunft einfacher haben, die Ausschreibung auch zu gewinnen. Und das ist meiner Meinung nach aber aktuell das absolute Nadelöhr, das viel zu oft ausgeschrieben wird in einer Art und Weise, dass digital affine, technologieaffine neue Lösungen nicht zum Zuge kommen, weil Ausschreibungen sehr stark auf traditionelle Wege der Lösungserbringung referenzieren. Genau, also gut, dass du gerade Ausschreibungen ansprichst. Ich war ja auch beim GovTech-Gipfel und Nils hatte dieses Podium mit den Ausschreibungen hat mich ganz hinterlistig auch aufs Podium geholt und meine Meinung dazu abgefragt. Das Thema Ausschreibung ist, glaube ich, ein ganz großes und schwieriges gerade in Deutschland, weil viele das Thema, naja, ich muss mein Fachverfahren oder ich muss meine Anwendung nicht unbedingt Ende zu Ende beschreiben und bis ins kleinste Detail, und es muss auch nicht immer ein gigantisch großes Unternehmen dahinter stehen. Das haben viele noch nicht verstanden. Das steht aber in den meisten Ausschreibungen drin. Also wenn, ich kenne das selbst aus einem Beispiel, ich bin in dem Projekt Once, da sind auch ein Startup mit dabei, die mussten nachweisen, welche gigantisch großen Projekte sie schon gestemmt haben, wie viele Millionen sie zur Absicherung zur Seite gelegt haben und lauter solche Geschichten. Also wenn das schon in so Erarbeitungsprojekten der Fall ist, dann möchte ich nicht wissen, wie das bei Ausschreibungen ausschaut. Da haben ja Startups quasi überhaupt gar keine Chance. Ja, also da triffst du den Nagel auf den Kopf. Es gibt Teile einer Ausschreibung, die, wenn ich die in die eine oder andere Richtung verschiebe, es ganz vielen Startups eigentlich unmöglich machen, sich auf eine Ausschreibung zu bewerben. Und das ist beispielsweise das Thema Referenzen. Ich muss Referenzen angeben für die letzten 5 Geschäftsjahre, wie stark da mein Umsatz war, wie viel Kunden ich hatte in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und ein Startup, das erst vor 2 Jahren gegründet wurde, kann das natürlich nicht vorweisen. Wenn ich jetzt aber immer diese Referenzen vorweisen muss, dann werde ich ja diese Hürde nie überspringen können, ja, weil ich ja nie zu dem einen ersten Kunden komme. Und das ist, glaube ich, ein Schieberegler, den man in eine andere Richtung stellen muss und sich da auch proaktiv überlegen kann. Sind denn die Referenzen der Vergangenheit wirklich das Element, auf das ich mich fokussieren will? Oder ist nicht vielleicht ein vorwärts gedachter Ansatz, in dem ich abfragen kann, was die voraussichtliche Geschäftsentwicklung in den nächsten 2 bis 3 Jahren sein wird, viel interessanter, wo ich dann auch als öffentliche Verwaltung sicherer sein könnte, dass es das Startup in 2 bis 3 Jahren noch gibt. Also wenn ich nicht nach hinten schaue, sondern wenn ich nach vorne schaue. Ich würde mir bei Startups zum Beispiel, und da spreche ich aus der Perspektive eines Investment Managers, das ist eine kleine Rolle, die mache ich noch nebenher, ich würde mir immer anschauen, wie viel Liquidität ist denn noch übrig für die nächsten 2 bis 3 Jahre zum Beispiel. Oder wie sieht denn die Auftragslage aus? Und das finde ich einen viel relevanteren Datenpunkt, als zu schauen, was ist vor 2 Jahren passiert, was ist vor 3 Jahren passiert. Das heißt, das zeigt uns ganz konkret an dieser einen Stelle, was man da verändern könnte. Ja, jetzt ist ja diese Referenzen, die so ein Startup oder die man bei einer Ausschreibung liefern muss, die haben ja was mit Sicherheit oder gefühlter Sicherheit zu tun. Könnte man sowas nicht irgendwie auch anders abfangen? Also ich denke zum Beispiel, ich verpflichtet zu Open Source. Das heißt, wenn mir das Startup doch nicht bis zum Ende erhalten bleibt oder das erfüllt den Auftrag und dann geht's pleite, dann habe ich immer noch den Code, den jemand anders weiterentwickeln kann. Oder ich denke in eine ganz andere Richtung, es gibt so eine Art Fonds, so einen Unterstützungsfonds, der ein Startup auffangen kann. Was ich zum Beispiel als öffentliche Verwaltung gründen könnte, was so eine Art Versicherung ist, dass das Startup auf jeden Fall den Auftrag überlebt. Ja, sind 2 fantastische Ideen. Schade, dass da nicht zu viel in den Wahlprogrammen stand. Genau, also erstmal, also gut, da muss ich mich korrigieren. Das Thema Open Source ist tatsächlich an allen Wahlprogrammen mit drin, allerdings sehr einheitlich gefärbt. Da hat mich jetzt nichts wirklich überrascht, aber so ein Beispiel mit dem Fonds, das finde ich super und das finde ich viel effizienter, als jetzt zu sagen, wir geben Zuschüsse raus an alle Startups im Bereich GovTech, die irgendwas machen, nicht gekoppelt an wirkliche Aufträge, sondern eher zu sagen, wenn ihr eine Ausschreibung gewinnt, dann sichern wir der ausschreibenden Entität zu, dass dieses Startup für die Zeit des Auftrages liquide ist. Und wenn es nicht mehr sein sollte, dann springen wir ein. Das würde ja diese gefühlte Sicherheit, die es an vielen Stellen braucht, in den Abteilungen, die Ausschreibung oder für die Beschaffung zuständig sind, dass diese gefühlte Sicherheit erhöht wird. Und das finde ich ein absolut probates Mittel, um dort zu unterstützen, dass eben mehr GovTech-Lösungen in die Verwaltung kommen. Ja, das kann man ja als Unternehmen selbst schon auch machen mit Banken, aber da muss man als Startup erstmal eine Bank finden, die einem das zusichert und einen dann nicht hinterher in den Ruin reißt, wenn es dann doch nicht klappt. Ist auch eine Herausforderung. Es gibt allerdings auch mittlerweile, da hat sich auch was getan in den letzten Jahren, im Bereich Venture Debt, also Kredite an junge Unternehmen, gibt es auch mehr Banken in Deutschland, die das mittlerweile anbieten. Aber vielleicht, wenn ich noch auf einen anderen Punkt hinweisen darf beim Thema Ausschreibung, den ich sehr relevant finde. Wir haben auf dem GovTech-Gipfel auch eine Session gehabt, in der wir einmal live eine Ausschreibung durchgegangen sind und die bewertet haben auf ihre GovTech-Freundlichkeit. Mhm. Und da wurde ausgeschrieben eine Dienstleistung für eine Verkehrsüberwachung. Ja, das heißt, ich schreibe sozusagen aus, jemand soll an Kreuzung XY, so stelle ich mir das zumindest vor, den Verkehr überwachen oder den Verkehr beobachten, Verkehr analysieren. Das ist eine ganz klassische Art und Weise, wie ich für eine Dienstleistung ausschreibe. Wir haben einmal analog dazu geschaut in unserer Datenbank, was gibt es für GovTech-Startups, die was in diese Richtung machen, und haben dort Anbieter gefunden von intelligenten Sensoren, die ich über Straßenkreuzungen hängen kann, die mir automatisch, intelligent, durchlaufend immer den Verkehr an dieser Straßenkreuzung analysieren. Ja, und zudem noch die Luftqualität messen, die Lärmbelästigung messen, die Helligkeit messen und so weiter und so fort. Das Problem ist, oder die Herausforderung ist, das ist keine Dienstleistung, sondern das ist ein Produkt. Mhm. Und eine öffentliche Verwaltung müsste, wenn sie dieses Produkt nutzen will, um dann zu der gleichen Lösung zu kommen, wie bei der Beauftragung für eine Dienstleistung für eine Verkehrsüberwachung, müsste ein Produkt ausschreiben. Ja, sie müsste sozusagen ausschreiben, wir wollen nicht, dass jemand das für uns durchführt, sondern wir wollen ein System, ein Produkt, das uns dazu befähigt, dass wir das in Zukunft wieder selber machen können. Mhm. Und das ist eine völlig andere Art und Weise, wie ich ausschreibe. Und das Muster hinter diesem Unterschied, den ich gerade versucht zu beschreiben, das ist eben was wir ganz oft sehen bei digitalen Geschäftsmodellen. Dass ich nicht mehr zwingend eine Dienstleistung habe, die jemand für mich erbringt, sondern dass ich mit smarten Geräten oder mit digitalen Lösungen eigentlich in der Lage bin, zum gewissen Punkt das wieder zurück zu mir zu führen und eigenständig durchzuführen. Ne? Weil ich halt beispielsweise über smarte Geräte oder über Datenanalytik selber wieder in der Lage bin, hier in den Fahrersitz zu kommen und dann selber die Analysen durchzuführen. Nur ich muss dafür auch entsprechend ausschreiben. Und das ist, glaube ich, ein Wechsel, der wahnsinnig schwierig ist, den zu vollziehen, weil dafür muss ich den Markt kennen, dafür muss ich die Funktionsweise von digitalen Geschäftsmodellen kennen. Die Argumentation von dir finde ich ziemlich interessant, weil ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich Produkte ausgeschrieben werden. Es wird eben nicht die Dienstleistung ausgeschrieben oder es werden pure Dienstleistungen oder pure Produkte ausgeschrieben. Das heißt, ich schreibe halt eine Software zur Überwachung oder zur Verkehrsüberwachung auf oder ich schreibe aus Verkehrsüberwachung, wie auch immer, ist mir scheißegal, Hauptsache der Verkehr ist überwacht, also eine Dienstleistung. Mhm. Ich habe auch hierzu einen Podcast gemacht mit der Coinno. Das ist, verlinke ich auch gleich noch mit in den Shownotes. Die haben eigentlich einen ganz cleveren Ansatz. Die beraten ja Verwaltungen, wie sie innovativ ausschreiben. Und den Ansatz, den die fahren, ist, ich schreibe nur das Problem aus. Und dann kann sich sowohl ein Dienstleistungsanbieter als auch ein Softwareanbieter drauf bewerben. Oder vielleicht was anderes. Vielleicht ist da auch ein Rentner, der daneben wohnt und sowieso aus dem Fenster guckt den ganzen Tag. Der könnte sich theoretisch schon auch darauf bewerben. Richtig. Ob wir Chancen haben, ist die andere Frage, aber es könnten tatsächlich, man könnte viel, viel breiter ausschreiben, wenn man das Problem ausschreibt, die Lösung des Problems und nicht schon vorgibt, in welche Richtung es gehen soll. Total richtig. Genau, und an dieser Stelle Grüße an Matthias Berg von Coino, mit dem ich die Session gemeinsam gemacht habe bei dem GovTech-Gipfel. Genau, da ist das Stichwort die funktionale Leistungsbeschreibung. Wenn wir da hinkommen und wirklich immer nur noch beschreiben, was für ein Problem soll gelöst werden und der Lösungsweg vollkommen egal ist, dann schaffen wir natürlich die größtmögliche Offenheit für alle Lösungsanbieter. Und dann haben wir im Prinzip gemeinsam eine Basis oder eine gleiche Basis für alle Anbieter, auf der sie dann zeigen müssen, was die beste Lösung ist für die Verwaltung. Die effizienteste, die effektivste, die bürgernächste. Und das wäre eigentlich der, ja, glaube ich, der optimale, die optimale Basis, um dann GovTech auch einzubringen. Weil was ich auch nicht will, ist, dass man jetzt junge Unternehmen bevorzugt gegenüber anderen Lösungen von traditionelleren Unternehmen, die vielleicht besser sind. Ich will ganz klar, dass sich die beste Lösung durchsetzt im Sinne der Verwaltung, aber dann auch im Sinne von den Bürgern. Und dafür ist die funktionale Leistungsbeschreibung natürlich ein Mittel, mit dem ich das sicherstellen kann. Wie kommen wir dahin, dass die Verwaltungen so denken? Hast du da eine Idee? Die Herausforderung ist ja, dass die Verwaltung nicht ein Thema ist an einer Stelle der Verwaltung, sondern eigentlich in jeder Kommune, in jedem Landesministerium, in der Bundesverwaltung stattfindet. Ich glaube, es gibt mindestens zwei, vielleicht fallen mir auch gleich noch drei Ansatzpunkte ein, mit der man das erleichtern kann. Das erste ist die Transparenz und das Wissen um den kompletten Lösungsraum. Das ist ja das, was wir mit GovMind versuchen, dass wir erstmal leicht auffindbar machen, was es dort für Lösungen gibt. Und dass wir das so einfach machen, dass es jeder, egal in welcher Kommune, machen kann, der sich mit Ausschreibungen auseinandersetzt und dass es auch zu einem Honorar ist, das für jede Kommune leistbar ist. Und ich glaube, wenn wir diese Transparenz im Markt haben, dann ist schon mal viel geschafft. Ich glaube, der zweite Punkt ist dann eher eine Kompetenzfrage für das Thema funktionelle Leistungsbeschreibung zum Beispiel. Das heißt, was ist das Instrumentarium einer Ausschreibung, was mir eigentlich zur Verfügung steht und wie kann ich, Stichwort gefühlte Sicherheit oder auch dann richtige Sicherheit, wie kann ich diese Sicherheit gewährleisten, aber muss vielleicht nicht auf Punkte zurückgreifen wie eine lange Referenzliste von Kunden. Das ist ja das, was Matthias Berg voranbringt mit Coino. Und ich glaube, wenn wir diese Sicht um den Markt oder den Lösungsraum verbinden, eben mit der Kompetenz, das auch in Ausschreibung zu verbinden, dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Aber es muss wirklich dezentral passieren. Es muss optimalerweise überall dort passieren, wo in Deutschland ausgeschrieben wird. Und das braucht am Ende des Tages, glaube ich, und das ist dann ein dritter Punkt, auch die kulturelle Offenheit, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Das ist was im Kopf eines jeden Einzelnen passieren muss. Dafür braucht es, glaube ich, einfach eine gefühlte größere Nähe zu digitalen Lösungen. Wie man das lösen kann, das fällt mir gerade noch nicht ein. Aber ich glaube, wenn wir die drei Sachen anpacken, dann wären wir schon mal einen guten Schritt weiter. Beziehungsweise die ersten beiden packen wir schon an. Jetzt ist noch die dritte Frage offen. Ja, ich glaube ja, es geht ja nicht nur um digitale Lösungen bei einer sinnvollen, modernen Ausschreibung. Also eine Lösung wäre demzufolge, wir müssten irgendwie an die Beschaffer rankommen und die Beschaffer entsprechend schulen, das Mindset ändern und sagen, Leute, probiert's mal anders und sagt nicht, nehmt nicht die Ausschreibung vom letzten Jahr, ändert das Datum und schickt die wieder raus. Genau. Aber ja. da habe ich mit Matthias und Kollegen lange diskutiert in einer der Podcast-Folgen. Kann er auch viel besser erklären als ich. Das stimmt. Da kann der Matthias sehr gut erklären. Ja, das Beispiel wo ein VW Golf ausgeschrieben wird. Genau das hat er auch mitgebracht. Das kann man im Podcast nachhören. Das finde ich sehr, sehr anschaulich. Also wenn Transport ausgeschrieben wäre, dann hätte vielleicht die Bahn oder der lokale Beförderungsdienstleister auch mit teilnehmen können. So konnte nur VW teilnehmen. Richtig. Ja, also das finde ich, ich denke, in die Richtung muss viel, viel mehr gehen. Genau, und das ist halt, glaube ich, auch so wichtig, weil wenn wir es dadurch schaffen, dass neue Lösungen, innovativere Lösungen genutzt werden in der Verwaltung, ja, dann ist das einerseits ein unglaublich großer Hebel für die Verwaltungsmodernisierung. Den brauchen wir, ich glaube, da sind wir uns einig. Und zeitgleich, und da passiert was ganz Interessantes, sorgt es ja dafür, dass bei den innovativen Unternehmen, das können dann GovTech-Startups sein, die die Lösung erbringen, dass dort Umsätze landen, eben für die Erbringung dieser Leistung. Und an diesen Umsätzen hängen ja qualifizierte Mitarbeiter, die sich mit angewandten Schlüsseltechnologien auseinandersetzen. Beispiel Violytics kennst du auch, ja. Ne? Angewandte künstliche Intelligenz, um Straßen zu scannen. Das heißt, wir haben es da, wenn Violytics mehr beauftragt wird, durch eine funktionale Leistungsbeschreibung den Zustand von Straßen zu scannen, anstelle von Straßen oder in den Straßen immer nur zu reparieren, dann landen Umsätze dort bei Violytics. Von diesen Umsätzen werden Forscher bezahlt, die sich mit angewandter künstlicher Intelligenz beschäftigen. Mhm. Die Umsätze landen auch bei einem Startup und die stellen im Schnitt, genaue Zahlen müsste ich nochmal nachschauen, aber deutlich mehr neue Mitarbeiterinnen ein als traditionelle Unternehmen. Das heißt, durch die Allokation der öffentlichen Ausschreibung auf die beste Lösung schaffen wir es, dass der Technologiestandort in Deutschland oder in Europa auch gestärkt wird, dass es einen Beschäftigungseffekt gibt und klar, dass natürlich die beste Lösung gewinnt. Und das ist eigentlich dieser Folgeeffekt von GovTech, den ich so spannend finde. Denn wenn das Geld dort ankommt, dann haben wir eine Reihe von anderen Problemen gelöst, unabhängig von der Verwaltungsmodernisierung, für die es aktuell meiner Meinung nach keine zwingend gute Lösung gibt. Und das ist eben der Punkt, angewandte Technologien in Deutschland und in Europa und Beschäftigung von, ja, insbesondere auch jungen Menschen in Teilen von Europa, wo wir eine hohe Jugendarbeitslosigkeit haben. Und das ist mir ein bisschen verloren gegangen auf dem GovTech-Gipfel bei den Reden der Parteivorsitzenden, weil dieser Konnex ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Und ich glaube, er ist da und man müsste so aber noch mehr auf GovTech schauen und das dann eben verbinden mit der Verwaltungsmodernisierung. Also zu den Reden der Spitzenkandidaten mag ich mir jetzt nicht im Detail einlassen. Ich weiß nur, dass viele abgelesen haben und manche gar nicht wussten, wo sie gerade ihren Text vorlesen. Das hat man eindeutig gemerkt bei den Rückfragen, die dann sehr stammelhaft und politisch umschwurbelnd zurückkamen. Ich glaube, das Thema ist noch gar nicht so tief verankert in den Parteiprogrammen oder überhaupt. Generell in der Politik, glaube ich. Also das hat irgendwas mit Digitalisierung zu tun, deswegen schreibt man das jetzt mal da rein. Mhm. Vielleicht hat auch der eine oder andere Verband hier entsprechend lobbyiert und das in die Wahlprogramme mit reinbekommen. Ja. Es soll ja vorkommen, habe ich gehört. Und ich glaube, so richtig in die DNA der Parteien oder in die DNA der Politik ist es noch nicht eingesickert. Nee, da hast du recht. Also ist auch einmal mit Blick in die Parteiprogramme, in die Wahlprogramme. Es gibt einen Streitpunkt und da teilt sich sozusagen das Meer, das ist das Thema Digitalministerium, ja oder nein. Ja. Auch wieder ein Podcast, erst neulich aufgenommen zu dem Thema. Genau, können wir jetzt auch nochmal bewerben. Ja. Da wissen wir, wie die Fronten aussehen, sozusagen CDU und FDP dafür und die Grüne und die SPD dagegen. Ansonsten muss ich sagen, dass so an konkreten Aussagen dazu, wie die Verwaltungsdigitalisierung aussehen soll, steht tatsächlich im Wahlprogramm von der CDU. Mhm. Da kann man jetzt drüber sprechen, ob das Richtige ist oder das Falsche, aber es ist an verschiedenen Stellen dann doch deutlich konkreter als das, was die SPD vorgelegt hat, die FDP und die Grünen genau, und die Linke auch. Also da war es jetzt auch nicht übermäßig konkret aus meiner Sicht. Ja, also zu dem Thema Digitalministerium und CDU, da existiert ja schon seit letztem Jahr, glaube ich, dieses Buch von Thomas Heimann und Nadine Schön. Neustart. Das ist ja quasi, das Wahlprogramm zum Digitalministerium, was da drin steht. Da kann man ja so ein bisschen auch sehen, wie sich das ins Wahlprogramm der CDU/CSU reingemogelt hat, oder? Vielleicht war das auch ein Testballon, um zu gucken, wie es ankommt. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass sich da nichts reingemogelt hat, sondern dass alle Sachen, die da drinstehen, auch ernst gemeint sind. Ja, das, genau. Genau, ja. Vielleicht einen interessanten Punkt, den ich da noch rausgreifen würde. Hast du von der digitalen Dividende von der FDP gehört? Nee, von der digitalen Dividende habe ich schon was gehört, aber nicht von der FDP. Genau, also es geht darum, dass wenn eine Verwaltung, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn eine Verwaltung es schafft, die digitale Transformation von Prozessen und Arbeitsweisen zu schaffen und dadurch in einem Verwaltungsbereich weniger Budget braucht, dass das Budget dann nicht weggenommen wird, sondern sozusagen als digitale Dividende für was weiteres ausgegeben werden kann. Okay. Sodass ich sozusagen verwaltungsintern darauf incentiviert bin, möglichst mich effizient aufzustellen, weil ich weiß, wenn ich ein kleineres Budget habe für die gegebenen Prozesse, dann kann ich das frei werdende Budget, wird mir da nicht weggenommen, sondern ich kann es für was anderes nutzen. Boah, das klingt mir so ein bisschen nach, jetzt kommt gleich Opa erzählt vom Krieg. Vor 20 Jahren ein deutsches Unternehmen bei einer Stadt gesagt, wir digitalisieren alles für euch und für jede und ihr bezahlt uns nichts. Ihr bezahlt uns nur das, was ihr an Stellen einspart. Jetzt rate mal, wie viele Stellen eingespart wurden und jetzt rate mal, ob das politische Konsequenzen hatte für die Bürgermeisterin damals. Das ist tatsächlich in die Hosen gegangen und ähnlich sehe ich das natürlich auch bei sowas wie einer digitalen Dividende. Okay. Was glaubst du denn, was wäre ein valider Weg, um die Verwaltung zu digitalisieren? Was könnte man da an Incentivierung schaffen? Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele Incentivierungen. Wir brauchen Sicherheit für die Verwaltung. Also ich beschäftige mich ja auch beruflich sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung und auch mit ganz momentan speziell auch mit dem Thema OZG. Und da ist das ganz große Problem, dass gerade die am meisten von den ganzen Verwaltungsleistungen ausführen, und zwar die Kommunen, überhaupt nicht wissen, was auf sie zukommt. Die kennen alle das Gesetz. Die wissen, da kommt irgendwas aus dem OZG-Umsetzungsmilliarden, die Themenfeldführer machen irgendwas. Aber die wissen nicht, wie es letztendlich bei ihnen ankommt. Müssen die sich drum kümmern, dass sie diese Leistungen bekommen? Müssen sie die Leistungen vielleicht doch selber digitalisieren? Das führt zu so ganz ausgebufften Blüten, dass jetzt Hinz und Kunz an Formularserverhersteller auf die Kommunen losgeht und sagt, hier hast du einen Formularserver, da kannst du deine Formulare alle selber bauen. Das ist sehr, sehr schön für die Formularserverhersteller. Es ist vielleicht auch schön für die Kommunen, weil die mal schnell was bauen können an Formularen. Es ist aber für den Steuerzahler extrem ungünstig, weil das nämlich alles rausgeschmissenes Geld ist. Weil im Zweifel kommen diese gleichen Leistungen zentral und werden den Kommunen irgendwie zur Verfügung gestellt. Und diese Sicherheit müssen wir den Kommunen irgendwie geben, dass sie wissen, was kommt. Und das ist meine Erfahrung aus den letzten Monaten. Ich sehe hier aber kein Licht am Ende des Tunnels, weil in Deutschland das OZG wieder wild durcheinander umgesetzt wird. Da nützen auch alle wunderbaren und innovativen Startups nichts, weil es keine Standards gibt. Ich muss jetzt mal wieder in Richtung Estland zeigen, weil die haben es meiner Meinung nach in dem Fall sehr richtig gemacht. Ja, ich weiß, Estland hat so viele Einwohner wie München, das ist mir alles klar, das ist alles winzig klein, die haben auch auf grüner Wiese angefangen, auch alles wunderbar, sehe ich auch, aber die haben als allererstes mal Standards hergestellt. Die haben ihr X-Road aufgebaut und haben gesagt, so, das ist das, woran ihr euch bitteschön zu halten habt. Und dann haben auch alle Startups, egal wie groß oder wie klein die sind, alle etablierten Verfahrenshersteller, egal wie groß oder klein, haben dann die Chance, hier schnell zu digitalisieren und auch schnell Lösungen auf den Markt zu bringen. Das wird in Deutschland nicht passieren. Wir werden jetzt vielleicht nicht Ende 2022, aber Mitte oder Ende 2023 werden wir hier die OZG-Leistungen, die im Umsetzungskatalog stehen, irgendwie mal digitalisiert haben. Aber wir werden dann Hunderte, wenn vielleicht sogar Tausende individuelle Lösungen haben, die sich alle einer für alle schimpfen. Das heißt, eine Kommune, die am Ende diese Leistungen anbieten muss, hat dann Vertragsverhältnisse mit Hunderten verschiedensten Herstellern nur für irgendwelche komischen Online-Verfahren, Und dann müssen sie auch noch hunderte verschiedenste Links auf ihren Webseiten einbauen, damit der Bürger diese Verfahren überhaupt findet. Mhm. Also es wird ein Chaos sondergleichen, ist es jetzt schon, und bringt uns in der Digitalisierung meines Erachtens überhaupt nicht weiter. Hm. Das ist jetzt natürlich vernichtend für alles, was da so kommen wird. Gibt es auch einen Lichtblick für dich, für die kommende Legislaturperiode? Ja, das kann gut werden. Ja, natürlich ist das alles ein bisschen überspitzt, was ich so sage. Aber tatsächlich haben wir in Deutschland erst das Dach gebaut und jetzt stellen wir fest, wir brauchen den Keller. Mhm. Wenn es in einer nächsten Legislaturperiode ein wie auch immer geartetes Digitalministerium oder eine gestärkte Digitalstaatsministerin oder Bundes-CIO oder ähnliches geben wird, finde ich es als eine der ersten und wichtigsten Aufgaben, das Ganze hier wieder einzufangen, die ganzen losen Enden wieder zusammenzuführen, weil dann können wir echt Fahrt aufnehmen. Weil das Know-how ist da, das Geld ist da, ganz wichtig. Wir haben 3 Milliarden mhm. Euro im Markt, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben gar nicht so viele Berater, die hier die 3 Milliarden Euro ausgeben können, wie Geld da ist. Ich glaube, wenn das alles wieder kanalisiert wird, dann sind wir sehr schnell. Mhm. Okay, das mit dem Geld, das ist ein interessanter Punkt, das sehe ich ähnlich. Vielleicht noch einmal die Verbindung zum GovTech-Gipfel. Robert Habeck hat da gesagt, whatever it takes, werden wir machen, um Deutschland zu digitalisieren. Das ist ein Zitat von Mario Draghi, damals als EZB-Direktor, womit er das quantitative easing gemeint hat, also die ultraleichte Geldpolitik mit sehr, sehr viel Geld. Und das ist, nur wenn man es in diesen Kontext setzt, kann man rauslesen, zu sagen, mit mehr Geld werden wir es richten. Und da glaube ich aber persönlich nicht dran. Du sagst das, ne, mit diesen 3 Milliarden, das super viel Geld im Markt. Die Frage ist jetzt eher, wie man die optimal umsetzt. Und dann glaube ich auch, sich nicht nur daran erfreut, dass man gar nicht so viele Beratertage kaufen kann, weil es nicht so viele Ressourcen gibt in Deutschland, sondern optimalerweise eben das auch für langfristige, nachhaltige Lösungen einsetzt. Und da fallen mir andere Sachen noch ein als Beratertage. Ja, also selbst wenn ich das alles in Entwicklertage stecken würde, so viele Entwickler gibt es nicht. Ja. Es ist einfach. Das Traurige ist, die 3 Milliarden Euro werden Ende 2022 aus sein. Es wird alle sein, wird alles ausgegeben sein. Und wir werden mit der Digitalisierung ein Stück vorangekommen sein, aber nicht so viel, wie wir hätten eigentlich bekommen für die 3 Milliarden, wenn wir es koordiniert angegangen wären. Mhm. Und nicht die 14 Themenfeldführer sich quasi allein überlassen würden. Das hätten wir besser hinkriegen können, inklusive der wirklich innovativen Startups, die es auf dem Markt gibt. Ja. Ich meine, habe ich die Stimmung runtergezogen. Irgendwie müssen wir die wieder hochbringen. Nein, ich glaube, um da nochmal jetzt vielleicht eine Kurve zu kriegen zu einer besseren Stimmung. Der Vorteil von GovTech-Startups ist, dass sie ja lang nicht nur auf OZG-Themen einzahlen, sondern, was ich zu Anfang gesagt habe, vielleicht auch eigentlich die Lösungen tendenziell eher außerhalb des OZG liegen. Und da habe ich gute Hoffnung, dass sich jetzt dadurch, dass das Angebot transparenter ist, dann hoffentlich mit der Qualität der Ausschreibungen da die Nachfrage auch erhöht. Mhm. Und dann ist es ja auch nicht ein Prozess, der mit Ende 2022 durch ist oder so, sondern das ist ja einfach also laufende Wellen von der digitalen Transformation. So wie wir sie in allen Bereichen unseres Lebens sehen, wird sie in der öffentlichen Verwaltung dann auch nicht zu Ende sein, wenn einmal ein gewisser Grad der Digitalisierung erreicht wird. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn das Themenfeld OZG so ein bisschen dann in den Hintergrund gerät, denn es ja, wie gesagt, viele andere Bereiche gibt, ganz besonders auf kommunaler Ebene auch die Smart City-Themen, wo es viele Lösungen gibt von Startups, die da gut einsetzbar sind. Ich glaube ja auch, dass die Startups, wie sie jetzt in der GovTech-Szene so gibt, auch OZG umsetzen könnten. Mhm. Die haben viele innovative Ideen. Was denen fehlt, ist das fachliche Know-how, wie es in der Verwaltung abläuft. Wenn sich aber so ein Startup einen Partner sucht, einen von den etablierten Herstellern, von den großen Fachverfahrensherstellern, die im Übrigen alle offen sind, was die Zusammenarbeit mit Startups angeht, dann kann man sich, glaube ich, gegenseitig hier Know-how und Geschwindigkeit unterstützen. Das Startup bringt eine super coole, schnelle, neue Technologie mit und das etablierte Unternehmen bringt dann einfach das ganze Fach-Know-how mit. Und ich glaube, das sind Partnerschaften, die richtig was bringen, was im Übrigen auch dazu führen würde, dass ein Startup an einer Ausschreibung teilnimmt mit so einem Partner. Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil das tatsächlich auch ein Case ist, den wir heute Vormittag mit einem potenziellen Partner von GovMind diskutiert haben. Das ist ein großer Lösungsanbieter, der gesagt hat, wir müssen auch auf externe Lösungen zurückgreifen, wir wollen auch auf diese Lösung zurückgreifen und für uns ist diese Übersicht über das GovTech-Universum super hilfreich, weil am Ende des Tages interessiert es uns, wo wir die beste Lösung herkriegen, die wir dann in unser Lösungsangebot einpassen können und damit wiederum dann der öffentlichen Verwaltung die beste Lösung anbieten können. Das heißt, das ist spannend, dass du das sagst, weil vielleicht muss es dann gar nicht immer direkt die Verbindung sein, öffentliche Verwaltung und Startups, sondern es geht auch über die indirekte Verbindung, öffentliche Verwaltung, große Lösungsanbieter, die wiederum dann mit Startups zusammenarbeiten können und eben diese Komplexität einer Ausschreibung als Konsortialführer gegenüber den Startups rausnehmen können. Ja, nicht nur das. Also die großen Lösungsanbieter, die haben auch ein Problem. Die haben auch keine Kapazitäten. Mhm. Die brauchen auch jemanden, der was umsetzt. Weil die sind alle mit ihren Themen alle dicht, weil die müssen natürlich auch die Fachverfahren, die ständig an Gesetzesänderungen angepasst werden müssen. Das ist riesig aufwendig, Gesetzesänderungen in Code zu gießen, weil das ist leider nicht ganz so trivial, Text so umzusetzen, dass es im Code auch funktioniert. Mhm. Und damit haben ganz viele Kapazitäten gebunden. Und dann kommt sowas wie OZG und plötzlich ist der Markt leer und man kriegt keine neuen Mitarbeiter. Das heißt, wenn so ein Startup kommt und sagt, ich habe hier eine Lösung, das Einzige, was ich von euch brauche, ist, wir nehmen gemeinsam an der Ausschreibung teil ich brauche von euch das Fach-Know-how, da ist, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen jeder, aber die meisten von den großen Herstellern, die werden da offene Türen haben. Dann vielleicht auf diesem Wege. Ja. Also ich glaube, das kann richtig was bringen. Also ich kann nur sagen, wenn uns hier Startups zuhören, traut euch einfach. Also mehr als abgewiesen werden könnt ihr nicht und es passiert nichts. Im Zweifel habt ihr euer Gesicht gezeigt und gezeigt, uns gibt es auch am Markt. Und wenn es nicht beim ersten Mal klappt, klappt es beim zweiten oder dritten Mal. Genau. Und ich glaube, so dieser der Leidensdruck bei Startups, dass nicht immer alles sofort klappt, der ist ohnehin relativ groß. Bei uns hat auch nicht alles sofort geklappt. Insofern, dass man da nicht nach dem ersten Mal sofort aufgibt, das liegt auch in der DNA von Startups. Genau, und ich glaube, da nochmal ein guter Tipp von dir, wo man es versuchen kann, um dann auch erfolgreich zu sein. Und was auch interessant ist, so ein Startup ist meistens sehr, sehr agil unterwegs. Das heißt, wenn die einen Fehler machen, beheben die den relativ schnell im nächsten Sprint wieder. So schnell sind viele von diesen etablierten Dickschiffen, nenne ich sie jetzt einfach mal, so schnell sind die gar nicht. Im Zweifel haben die den Fehler noch gar nicht realisiert, dann ist der aber schon gefixt. Mhm. Also ich kann hier nur aufrufen, geht auf die Großen zu, sprecht mit denen, weil das ist, glaube ich, für beide Seiten vorteilhaft. Mhm. Ja, bin ich auch fest davon überzeugt. So, jetzt haben wir ganz viel über GovTech gesprochen. Mhm. Gretchenfrage. Hype oder bleibt uns das? Es bleibt aus zwei Gründen. Erstens, was du gerade gesagt hast, es gibt gar nicht so viel Kapazität für Entwickler bei den großen Lösungsanbietern, um alles selber umzusetzen. Und die werden früher oder später merken, dass es viele Lösungen gibt von GovTech-Startups, die sie einfacher an sich rankoppeln können, die auch besser funktionieren werden. Und da wird eine positive Dynamik daraus entstehen. Und zweitens, wir werden es schaffen in den nächsten Jahren, dass die Ausschreibungspraxis sich so verändern wird, dass es für GovTech-Startups leichter ist, sich darauf zu bewerben und dann auch Ausschreibungen zu gewinnen. Das ist was wir uns auch selber ins Hausaufgabenheft bei GovMind schreiben, dass wir damit mitwirken. Insofern, es wird, glaube ich, noch ein langer, steiniger Weg, aber es wird auch einen substanziellen Beitrag geben. Würde ich mich gern deiner Meinung genauso anschließen, aber mir ist jetzt, während du erzählt hast, gerade noch eine Frage gekommen: Wie sieht es denn eigentlich in anderen Ländern aus? Haben die eine ähnliche Szene oder ist es da ganz anders aufgebaut? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich schlage vielleicht einmal die Brücke nach Frankreich und nach Großbritannien. Also wir sehen bei der GovTech-Landschaft in Deutschland, dass es eigentlich GovTechs überall dort gibt, wo es öffentliche Verwaltung gibt. Wir sind sehr föderal organisiert. Dementsprechend gibt es auch viele verschiedene Lösungen regional an unterschiedlichen Orten, aber auch an unterschiedlichen Orten in der Verwaltung. Das ist in Frankreich viel stärker auf Paris fokussiert. Ja, also da sehen wir dort eine stärkere Konzentration. Wir sehen in Großbritannien, dass die allgemeine Bereitschaft von Staat und Verwaltung für private Lösungen viel größer ist. Also Beispiel NHS. Der NHS ist anders aufgebaut als das deutsche, also der National Health Service ist anders aufgebaut als das deutsche Gesundheitssystem. In verschiedenen Ecken und Enden kann man sehr genau beobachten, wo Andock-Möglichkeiten sind für private Lösungen in der Gesamtheit der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung. Und an diesen Andockpunkten sieht man dann auch stärker Startups. Das heißt, die digitalen Lösungen von Startups werden schon sehr stark auch über politische Rahmenbedingungen vorgegeben oder strukturiert. Anderes Beispiel bei Großbritannien, total banal, aber das sehen wir auch stark bei uns in den Daten. Es gibt im Bereich Bildung und Kultur sehr viele Lösungen aus dem Vereinten Königreich. Warum? Weil es viele app-basierte Lernmöglichkeiten gibt für Sprachen. Und was sind diese Sprachen? In aller Regel Englisch. Also es gibt einfach prozentual mehr Lern-Apps, die auf Englisch sind als andere Sprachen. Wo kommen die her? Aus Großbritannien? Einfach ganz, ganz banal der Faktor Sprache in dem Fall. Genau, das heißt, das vielleicht abzuschließend zu sagen, das, was wir in anderen Ländern sehen, ist ein Mix aus der Art und Weise, wie sich Verwaltung und Politik strukturiert, ergo eher zentral oder eher föderal. Wir sehen, dass sich Lösungen sehr genau anpassen auf die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der öffentlichen Verwaltung. Also wo werden private Lösungen mit aufgenommen? Und es gibt dann einfach Punkte, wie die kulturell bedingt sind, wie zum Beispiel Sprache. Es gibt vielleicht bei Großbritannien einen vierten Punkt und das ist, dass dieses ganze Thema Ausschreibung sehr, sehr viel transparenter ist. Also es gibt in Großbritannien eine Ausschreibungsplattform, wo ganz klar ist, wer wann wie wo ausgeschrieben hat. Komplett Open Data basiert, was eine super gute Datenbasis ist, auch für Startups, um sich zu überlegen, wo will man rein, was gibt es für Nischen, wie müsste mein Produkt aussehen. Es gibt Anfänge davon in Deutschland hier, aber davon sind wir sehr, sehr weit weg und diese Transparenz fehlt uns einfach. Mhm. Und das macht es für Startups schwieriger, die Gesamtheit der Möglichkeiten, der Opportunitäten im Ausschreibungsmarkt zu überblicken und sich dann auf die richtigen zu bewerben. Da sind sie uns einiges voraus. Das stimmt. Potenziell hat ja jede größere Stadt eine eigene Ausschreibungsplattform. Richtig. Ja, genau. Das kann man nicht alles überblicken. Das wäre auch nochmal eine Idee für ein Startup, diese Ausschreibungsplattformen quasi zu konsolidieren zu einer zentralen, großen Ausschreibungsplattform. Hiermit ist der Wettbewerb eröffnet, sozusagen. Genau. Wer die erste, beste Lösung hat, so ist es, gewinnt. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz wilden Ritt durch die Startup-Szene von Deutschland gemacht, mit Abschweifungen in Richtung Parteiprogramm und Wahlen. Hast du noch was wir jetzt spontan vergessen haben? Im Zweifel machen wir einfach nochmal eine zweite Sendung dazu. Ich denke, das bietet sich sowieso an, dass wir das nochmal gelegentlich nochmal wiederholen. Nee, ich glaube, jetzt haben wir alles einmal angesprochen. Wir haben eine Frage vergessen: Warum gibt es keinen Wikipedia-Artikel für GovTech? Du hast ganz am Anfang darauf hingewiesen. Ich glaube, es würde den Rahmen sprengen. Sollen wir sie uns aufheben für nächstes Mal, die Antwort auf die Frage? Ich glaube, die Antwort heben wir uns auf fürs nächste Mal. Aber vielleicht hat ja bis dahin jemand sich ein Herz gefasst und einen Wikipedia-Artikel geschrieben dazu. Das darf man ja. Das ist ja das Schöne an der Wikipedia, dass da jeder mitarbeiten darf. Genau, das würde so auch noch mal das Problem lösen. Wenn es um eine Definition geht von GovTech, gerne zurückgreifend auf unsere Studie, die wir geschrieben haben, findet sich auf unserer Webseite, da ist die Definition angegeben und unsere Sicht auf GovTech mit drin. Ich glaube, das könnte eine gute Inspirationsquelle sein für den Wikipedia-Artikel. Genau, also die Studie werde ich auf jeden Fall auch mit verlinken und auch eure Seite. Also wer mehr Informationen möchte, findet das unter www.govmind.tech. Genau so ist es. Govmind.tech, da findet man es und ja, sieht gut aus, modern und ist sehr informativ. Prima, freut uns zu hören. So Manuel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Ich denke, wir hören uns gelegentlich in einer weiteren Folge nochmal. Sehr gerne. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Und bis dahin. Bis dahin, mach's gut, bis bald. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.